auch vergessen, erschenkt ihr ein Gläschen Liebe ein. Ja, bist du glücklich, frei nach Ermessen, drum komm zu uns, und tritt ein. Ganz verzückt mich spannend und machst mich kaputt.